Warum heißt Jesus Christus unser Herr? Jesus Christus heißt unser Herr, weil er uns nicht bloß als Gott mit dem Vater und dem Heiligen Geist erschaffen, sondern als Gottmensch auch erlöst hat. Den zweifachen Titel. Gott, das haben wir schon früher betont, gesagt, den Geschöpfen gegenüber wirkt er durch seine Natur nicht, nur durch eine bestimmte Person, ausgenommen in der Menschwerdung, wo nur die zweite göttliche Person Mensch wird, nicht der Vater, nicht der Heilige Geist. Aber unsere Erschaffung, unsere Begnadung, unsere Erlösung, die wirkt Gott durch seine Natur. Auch Jesus Christus erlöst uns ja durch seine göttliche Person und Natur, indem er seine menschliche Natur aufopfert am Kreuz. Und Jesus Christus hat uns als Gottmensch eben auch erlöst. Er allein, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, insofern der besonderen Anspruch auf den Titel, dass unser Herr ist. Aber auch der Heilige Geist wird Dominus et Vivificans genannt im Messcredo, der Herr und Lebensspender. Insofern Gott nach außen wirkt, wirkt er immer durch seine Natur.